Kapitel 8 Die Stimme der Vertrauenswürdigkeit als Vorbild, Charakterstärke und Kompetenz vorleben. Die höchste Führungseigenschaft ist zweifellos Integrität. Ohne sie kann es keinen wirklichen Erfolg geben, weder in einem Gleisarbeitertrupp noch auf dem Fußballplatz, in der Armee oder in einem Büro, schrieb Dwight D. Eisenhower. Vor einiger Zeit wurde ich von einer Bank, die ein Problem mit der Moral ihrer Angestellten hatte, als Berater hinzugezogen. »Ich weiß nicht, was los ist«, klagte der junge Direktor. Er war intelligent und charismatisch, hatte einen schnellen Aufstieg hinter sich und musste jetzt sehen, dass seine Institution strauchelte. Die Profitabilität und der Gewinn waren stark gesunken. Dafür machte er seine Leute verantwortlich. »Ich kann Ihnen die tollsten Anreize bieten, aber Sie blasen einfach weiter Trübsal.« Er hatte recht. Das Klima schien durch Argwohn und fehlendes Vertrauen vergiftet. Ich führte 2 Monate lang Workshops durch, doch es änderte sich nichts. Ich stand vor einem Rätsel. »Wie könnte man dem vertrauen, was hier vorgeht?« war die typische Antwort der Leute. Doch niemand wollte mir sagen, wie es zu diesem Misstrauen gekommen war. In informellen Gesprächen kristallisierte sich dann allmählich die Wahrheit heraus. Der Bankdirektor, der verheiratet war, hatte ein Verhältnis mit einer seiner Angestellten. Und alle wussten das. Jetzt war offensichtlich, dass die schlechte Leistung der Bank durch sein Verhalten verursacht wurde. Der größte Schaden, den dieser Mann anrichtete, betraf jedoch ihn selbst. Er dachte nur an sein Vergnügen und ließ die langfristigen Konsequenzen außer Acht. Außerdem hatte er ein Vertrauen verletzt, das ihm hätte heilig sein sollen. Das seiner Frau. Mit anderen Worten, sein Misserfolg lag im Bereich des Charakters. 90% aller Misserfolge bei der Führung sind charakterbedingt. Vertrauen ist nicht nur der Schlüssel zu allen Beziehungen, sondern auch der Kitt, der Unternehmen zusammenhält. Es ist der Mörtel, ohne den die Ziegelsteine auseinanderfallen. Außerdem habe ich gelernt, dass Vertrauen das Ergebnis der Vertrauenswürdigkeit sowohl der Leute wie der Organisation ist. Vertrauen stammt aus 3 Quellen. Es kann persönlich oder institutionell sein. Oder jemand kann sich bewusst dafür entscheiden, es einem anderen zu schenken. Durch eine Handlung, die dem anderen das Gefühl gibt, dass ich an ihn glaube. Sie schenken mir ihr Vertrauen und ich gebe es zurück. Vertrauen ist ein Verb und ein Substantiv. Und das bedeutet, es ist etwas, was von den Leuten geteilt und erwidert wird. Gerade dadurch wird man zum Führer seines Chefs. Man verdient sich sein Vertrauen, indem man ihm Vertrauen schenkt. Vertrauen als Verb kommt von der potenziellen Vertrauenswürdigkeit derjenigen Person, die das Vertrauen erhält, und der unzweifelhaften Vertrauenswürdigkeit desjenigen, der das Vertrauen schenkt. Die Rolle des Coaches beinhaltet, Vertrauen zu einem Verb zu machen. Wir haben über 54.000 Leute befragt und sie gebeten, die Haupteigenschaften von Führern anzugeben. Die bei weitem am häufigsten genannte Eigenschaft war Integrität. Heute ist es in vielen Zusammenhängen nicht mehr modern, vom Charakter zu sprechen. Das gilt als unsachlich, verweichlicht oder wird mit der Religion gleichgesetzt. Manche Menschen fragen sich, ob innere Werte überhaupt noch eine Rolle spielen. Schließlich hatte unser Bankdirektor doch trotz seines unmoralischen Verhaltens Erfolg. Diese Frage deckt ein Dilemma im heutigen Leben auf. Viele glauben, für Erfolg brauche man lediglich Talent, Energie und Persönlichkeit. Die Geschichte hat uns jedoch gelehrt, dass es auf lange Sicht wichtiger ist, wer wir sind, als wer wir zu sein scheinen. Im Rahmen meiner Vorbereitungen für die 7 Wege zur Effektivität habe ich die seit der Gründung der USA erschienene Literatur zur Führung und zum Erfolg durchgesehen. Dabei entdeckte ich, dass der Fokus in den ersten 150 Jahren fast ganz auf der Bedeutung des Charakters und der Prinzipien lag. Nach dem Beginn des Industriezeitalters und dem Ersten Weltkrieg verlagerte sich der Schwerpunkt jedoch allmählich auf die Persönlichkeit, die Techniken und die Technologien, auf das, was wir die Persönlichkeitsethik nennen können. Dieser Trend setzt sich auch heute noch fort. Doch ich merke, dass sich ein Gegentrend entwickelt, weil die Leute am eigenen Leib erfahren, wohin eine Organisationskultur ohne Werte führt. Immer mehr Organisationen erkennen, dass es ohne Vertrauenswürdigkeit und Charakter nicht geht, dass man in der Kultur einer Organisation Vertrauen erzeugen muss. Immer mehr Menschen begreifen, dass sie tief in ihre Seele blicken müssen, dass sie herausfinden müssen, inwiefern sie selbst zu den Problemen beitragen und was genau sie tun können, um bei ihrer Lösung mitzuwirken und menschliche Bedürfnisse zu erfüllen. Der entscheidende Faktor im Leben des Einzelnen wie der Nationen ist auf lange Sicht der Charakter, sagte Theodore Roosevelt. Was wurde aus dem Bankdirektor, der ein Verhältnis mit einer Angestellten hatte? Als ich ihm anvertraute, dass ich darüber Bescheid wusste und welche Auswirkungen es auf die Leute in seiner Bank hatte, fuhr er sich mit den Fingern durchs Haar und sagte: »Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll.« Ich fragte ihn, ob es vorbei sei. Er sah mir offen in die Augen: »Ja, absolut.« »Dann sollten Sie damit anfangen, dass Sie mit Ihrer Frau sprechen.« Er erzählte es seiner Frau, die ihm verzieh. Dann rief er seine Angestellten zusammen und ging das Problem mit der Moral an. »Ich habe die Ursache des Problems entdeckt«, sagte er. »Die Ursache bin ich. Ich möchte Sie bitten, mir noch eine Chance zu geben.« Es ging nicht von heute auf morgen. Doch allmählich wurde die Moral der Leute besser. Es entwickelte sich ein Gefühl von Offenheit, Optimismus und Vertrauen. Den größten Gefallen aber tat der Bankdirektor sich letztendlich selbst. Er war dabei, den Weg zu seinem eigenen Charakter zu finden.